J Ring. Scar. Turn up. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich kauf den ganzen Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich smoke Weed im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich kauf den ganzen Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich smoke Weed im Gucci Store. Gucci Store. Alles was ich brauche ist im Gucci Store. Sex mit einer Groupie, oh, im Gucci Store. Styropor, der Syrup, Purple, Lila. Lean, musst zu keinem Dealer gehen. Der Dealer kommt zu mir, denn ich bin hier. Cheer, cheer, cheer im Gucci Store. Mit dem Papier im Louis Store mit Money. Ich bin ein famous Rapper, so wie Kale. Mein Sweater ist von Gianni Versace, du Nazi. Ich mache Party, ich mache Party. Ich bin nicht salonfähig, ich schlag dich ohnmächtig. Ich bin so mächtig, Texte wertvoll wie von Lessing. Den Essbesteck aus Messing, ha? Meins aus Silber. Am Chillen in meiner Villa, früher stand ich noch vor Villa. Mit der Waffe in den Jeans, ein blutes Rot wie Baked Beans, Ich habe Sex mit geilen Teens, Fendi Beanie, Fendi Scarf. Ich bin in Fendi Love. Die Bitches blown in D, denn die sind Stars. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich kauf den ganzen Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich smoke Weed im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich kauf den ganzen Gucci Store. Gucci Store. Gucci Store. Ich smoke Weed im Gucci Store. Gucci Store, Gucci Store. Ich fühle mich wie Gucci Mane. Du hast recht, ich rocke Gucci, Alter, gut gesehen. Es ist Goonie, ich schreib 1 Millionen Check. Ich spiel Shows und du machst wieder Vorgruppe, du Local Act. Hunderte Labels, sie wollen mich. Hunderte Groupies, sie wollen mich. Alle sind jetzt super freundlich. Ich geh kein Fick, ich sag's deutlich. Ey, ich vergolde die Tonspur. Ich bin auf der Überholspur. Ich bin auf der Überholspur. Fahre schnell, hörst du den Motor? Fahre schnell, hörst du den Motor? Du kommst nicht ran an mein Level. Du kommst nicht in meinen Modus. Ja Mann, ich habe den Highscore. Ja Mann, ich habe den Highscore. Es ist grad 30:20 Uhr. Wie das geht, ich habe 2 Uhren. Bitch, oder mal Piquet. Ich hab ein ziemlich volles Portemonnaie. Ich wurde getauft, es war Moe. Denn jeder weiß, ich mache Wasser zu Champagne. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store. Ich kauf den ganzen Gucci Store. Gucci Store. Ich smoke Weed im Gucci Store. Gucci Store. Ich laufe durch den Gucci Store. Gucci Store. Ich fick ne Bitch im Gucci Store. Gucci Store.